Erster Jahwe sagt, zu dieser Zeit werde ich der Gott aller Familien Israels sein. Sie werden mein Volk sein. Zweiter Jahwe sagt, das Volk, das dem Krieg entkam, fand Gnade in der Wüste. Israel, geh und gib ihnen Ruhe. Dritter Jahwe erschien mir von Weitem. Er sagte, ich habe dich immer geliebt. Darum habe ich dir lange meine Güte gezeigt. Vierter Israel, ich werde dich wieder aufbauen. Du wirst wieder schön sein. Du wirst wieder mit Trommeln tanzen und fröhlich sein. Fünfter, du wirst wieder Weinberge auf den Bergen Samarias pflanzen. Die Menschen werden die Früchte davon essen. Sechster, es wird eine Zeit kommen. Wächter auf dem Berg Ephraim werden rufen, lasst uns zum Zion gehen, zu Jahwe, unserem Gott. Siebter Jahwe sagt, freut euch über Jakob. Jubelt über das wichtigste Volk. Ruft laut, Jahwe, hilf deinem Volk, dem Rest Israels. Achter, ich werde sie aus dem Norden holen. Ich werde sie von überall auf der Erde sammeln. Blinde, Lahme, schwangere Frauen und Mütter werden dabei sein. Eine große Gruppe wird zurückkommen. Neunter, sie werden weinend kommen und beten. Ich werde sie führen. Ich bringe sie zu Wasserbächen auf einem geraden Weg. Sie werden nicht stolpern. Ich bin wie ein Vater für Israel. Ephraim ist mein erster Sohn. Zehnter, hört Jahwes Wort, ihr Völker. Sagt es auf den fernen Inseln, der Jahwe, der Israel zerstreute, wird es wieder sammeln. Er wird es beschützen wie ein Hirte seine Herde. Elfter, Jahwe befreit Jakob. Er rettet ihn vor dem, der stärker war als er. Zwölfter, sie werden auf dem Berg Zion jubeln. Sie werden zu Jahwes Güte kommen. Sie bekommen Getreide, Wein, Öl, junge Schafe und Rinder. Ihre Seele wird wie ein gut bewässerter Garten sein. Sie werden nicht mehr traurig sein. Dreizehnter, dann werden junge Frauen tanzen und sich freuen. Junge Männer und alte Menschen werden auch fröhlich sein. Ich werde ihre Trauer in Freude verwandeln. Ich werde sie trösten und glücklich machen nach ihrem Leid. Vierzehnter, ich werde die Priester gut versorgen. Mein Volk wird genug von meiner Güte haben, sagt Jahwe. Fünfzehnter, Jahwe sagt, hört. In Rama gibt es Klagen und bitteres Weinen. Rahel weint um ihre Kinder. Sie will sich nicht trösten lassen, weil ihre Kinder nicht mehr da sind. Sechzehnter, Jahwe sagt, hör auf zu weinen. Lass deine Augen keine Tränen mehr vergießen. Es gibt noch eine Belohnung für deine Mühe, sagt Jahwe. Deine Kinder werden aus dem Land des Feindes zurückkehren. Siebzehnter, es gibt Hoffnung für deine Zukunft, sagt Jahwe. Die Kinder werden in ihr Land zurückkehren. Achtzehnter, ich höre, wie Ephraim klagt, du hast mich bestraft. Ich musste mich bestrafen lassen, wie ein junges, wildes Kalb. Lass mich zurückkehren, dann werde ich umkehren. Denn du bist Jahwe, mein Gott. Neunzehnter, ich habe mich von dir abgewendet, aber jetzt bereue ich es. Ich habe es verstanden und schlage mir auf die Hüfte. Ich schäme mich sehr. Ich trage die Schande meiner Jugend. Zwanzigster, ist Ephraim ein so lieber Sohn für mich? Ein Lieblingskind? Ich habe ihn oft bedroht, aber ich denke immer wieder an ihn. Mein Herz ist voller Mitleid für ihn. Ich muss ihm vergeben, sagt Jahwe. 21. Stell Wegweiser auf. Mach Zeichen. Achte auf den Weg, den du gegangen bist. Israel, komm nach Hause. Komm zurück in deine Städte. 22. Wie lange wirst du dich verstecken, du untreue Tochter? Jahwe schafft etwas Neues auf der Erde, eine Frau wird einen Mann umgeben. 23. Jahwe, der Gott Israels, sagt, wenn ich ihr Schicksal ändere, werden die Menschen in Juda und seinen Städten sagen, Jahwe segne dich, du gerechtes Land, du heiliger Berg. 24. Juda wird dort wohnen mit all seinen Städten. Bauern und Hirten werden dort leben. 25. Ich werde die durstigen Seelen erfrischen. Ich werde jede schwache Seele satt machen. 26. Dann werden die Menschen sagen, ich bin aufgewacht und sehe. Mein Schlaf war so süß. 27. Jahwe sagt, Es kommt die Zeit, da werde ich das Land Israel und Juda mit Menschen und Tieren füllen. 28. Ich habe zugesehen, wie sie zerstört wurden. Ich habe zugesehen, wie sie abgerissen und vernichtet wurden. Jetzt werde ich zusehen, wie sie gebaut und gepflanzt werden, sagt Jahwe. 29. In jenen Tagen wird man nicht mehr sagen, die Väter haben saure Trauben gegessen. Darum haben die Kinder stumpfe Zähne. 30. Jeder Mensch wird für seine eigenen Fehler sterben. Wer saure Trauben isst, dessen Zähne werden stumpf. 31. Jahwe sagt, es kommt die Zeit, da werde ich einen neuen Bund mit Israel und Juda schließen. 32. Dieser Bund wird anders sein als der Bund mit ihren Vätern. Ich nahm sie an der Hand und führte sie aus Ägypten. Aber sie brachen diesen Bund mit mir, obwohl ich ihr Herr war, sagt Jahwe. 33. Jahwe sagt, der neue Bund mit Israel wird so sein, ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen. Ich schreibe es in ihre Herzen. Ich werde ihr Gott sein, und sie werden mein Volk sein. 34. Niemand wird mehr den anderen lehren müssen, erkennt Jahwe. Alle werden mich kennen, vom Kleinsten bis zum Größten, sagt Jahwe. Ich werde ihnen ihre Fehler vergeben. Ich werde nicht mehr an ihre Sünden denken. 35. Jahwe sagt, er hat die Sonne gemacht, damit sie am Tag leuchtet. Er hat den Mond und die Sterne gemacht, damit sie in der Nacht leuchten. Er lässt das Meer toben und seine Wellen rauschen. Sein Name ist Jahwe, der Herr der Heere. 36. Jahwe sagt, diese Regeln werden sich nie vor mir ändern. Genauso werden Israels Nachkommen nie aufhören, mein Volk zu sein. 37. Jahwe sagt, man kann den Himmel oben nicht messen. Man kann die Fundamente der Erde unten nicht erforschen. Genauso werde ich Israels Nachkommen nicht verwerfen, wegen allem, was sie getan haben, sagt Jahwe. 38. Jahwe sagt, es kommt die Zeit, da wird die Stadt für Jahwe wieder aufgebaut. Sie wird vom Turm Hananel bis zum Ektor reichen. 39. Die Messschnur wird geradeaus zum Hügel Gareb gehen. Dann wird sie sich nach Goa biegen. 40. Das ganze Tal der Leichen und der Asche wird Jahwe heilig sein. Auch das ganze Feld bis zum Bach Kidron und bis zur Ecke des Rostors. Es wird dort nie wieder etwas zerstört oder abgerissen.